Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 9. Tegel, den 4. August 1795. Sie haben mir eine innige Freude gemacht, lieber, teurer Freund, durch Ihren ausführlichen, liebevollen Brief, abgerechnet, dass ich gesünder bin, als Sie leider zu sein scheinen, geht es mir in noch viel höherem Grade ebenso wie Ihnen. Ich habe im genauesten Verstande gar keine gesellschaftliche Existenz, auch sehe ich, außer den Leuten, die gewöhnlich ins Haus kommen, niemand, und bin seit beinahe 14 Tagen nicht in der Stadt gewesen. Ich vermisse es unglaublich, nicht noch bei Ihnen zu sein, und habe mich so sehr an das gesellschaftliche Denken gewöhnt, dass mir bei längerer Entfernung für meinen Ideenvorrat bang werden würde. Desto mehr nehme ich meine Zuflucht zu Erinnerungen, und ich bringe den besten Teil meiner Zeit in Gedanken bei Ihnen zu. In den ersten Wochen meines Hierseins war ich in der Tat besorgt, wir möchten länger, als ich dachte, getrennt bleiben müssen. Meine Mutter war so krank, dass ich nicht glaubte, Sie im Herbst verlassen zu können. Jetzt aber geht es besser, und die ganze Änderung, die ich in meinem Plan gemacht, besteht einzig darin, dass ich den September nicht bei meinem Schwiegervater, sondern hier zubringen und alsdann unmittelbar von hier nach Jena zurückkehren werde. Ich freue mich sehr auf Ihren Beitrag zum Musenalmanach, und meine Ungeduld wird noch durch eine Nebenursache vermehrt. Ich bin begierig zu sehen, wie Sie den Übergang von der Metaphysik zur Poesie gemacht haben. Das wunderbare Phänomen, das Ihrem Kopfe beide Richtungen in einem so eminenten Grade eigentümlich sind, ist an sich nicht leicht zu fassen und gibt bei genauer Untersuchung gewiss nicht geringe Aufschlüsse über die innere Verwandtschaft des dichterischen und des philosophischen Genies. Da Sie jetzt in der doppelten Rolle vor dem Publikum aufgetreten sind, so ist es natürlich, dass man oft darüber urteilen hört, welche Ihnen eigentümlicher sein möchte, und so wenig Wert auch meistenteils diese Urteile haben, so zeigt doch das Zufällige und Schwankende in denselben, dass in der Sache selbst nichts liegt, dass ein wahres Moment zur Entscheidung an die Hand gibt. Und so ist es auch, wie es mir scheint, beide so verschiedene Richtungen entspringen aus einer Quelle in Ihnen, und das Charakteristische Ihres Geistes ist es gerade, dass es beide besitzt, aber auch schlechterdings nicht eine allein besitzen könnte. Wo ich sonst etwas Ähnliches kenne, ist es der Dichter, der philosophiert, oder der Philosoph, der dichtet. In ihnen ist es schlechterdings eins. Darum ist aber freilich ihre Poesie und ihre Philosophie etwas anderes, als was man gewöhnlich antrifft, und die letztere dürfte besonders die einseitigen Köpfe noch lange irren. Man könnte sagen, dass in beiden mehr und eine höhere Wahrheit sei, als wofür man gewöhnlich Sinn hat. In der Poesie mehr Notwendigkeit des Ideals, in der Philosophie mehr Natur und Wesen, insofern es der bloßen Form, dem System entgegensteht. Wenigstens ist es gewiss nichts anderes, was den Urteilern darüber zum Grunde liegt, die sich in beides weniger finden können, was den Dichter und Philosophen sonst so gänzlich voneinander trennt, der große Unterschied zwischen der Wahrheit, der Wirklichkeit, der vollständigen Individualität und der Wahrheit der Idee, der einfachen Notwendigkeit. Dieser Unterschied ist gleichsam für sie aufgehoben, und ich kann es mir nicht anders als aus einer solchen Fülle der geistigen Kraft erklären, dass dieselbe vom Mangel an Wesenheit in der Wirklichkeit zur Idee und von der Armut der Idee zur Wirklichkeit zurückgetrieben wird. Daraus erklärt sich auch diese rastlose geistige Tätigkeit in ihnen, die jedem, der sie zuerst näher sieht, am meisten auffällt. Daher genießen sie den doppelten Vorteil, zugleich das Notwendige rein und abgesondert, aber doch auch nicht bloß so, sondern in das Individuelle verwandelt zu sehen oder eigentlicher zu reden, unaufhörlich in sich darzustellen. Denn je eminenter die Geisteskraft ist, desto mehr muss sie auf das Notwendige gerichtet sein. Und wenn das, was ich im Vorigen sagte, wahr sein soll, so muss die ihrige eine so große Selbstständigkeit besitzen, dass sie durch die äußere Beobachtung nur im Allgemeinen auf die Wirklichkeit gestimmt wird, nichts aber eigentlich aus ihr annimmt, sondern in sich nur harmonisch mit dem wirklichen Gange innerhalb der Erfahrung fortwirkt. Denn notwendig muss diese ganze Geisteseigentümlichkeit zuletzt auf einem gegenseitigen Zusammenwirken der Vernunft und der Einbildungskraft, die durch das Übergewicht der Erstern mehr produzierend als reproduzierend wird, beruhen. Darum glaube ich auch so fest an den Wallenstein und an das vollkommenste Gelingen der höchsten poetischen Versuche. Es müssten denn zufällige Nebenumstände im Wege sein, da freilich die Ausübung des dichterischen Talents schon andere körperliche Dispositionen voraussetzt als die Ausübung des Philosophischen. Aber verzeihen Sie, dass ich in eine ordentliche psychologische Auseinandersetzung geraten bin. Ich rechne auf Ihre liebevolle Nachsicht, und besonders wünsche ich, dass auch für diesen Brief Ihr prächtiger Ausspruch gelten möge, dass wir uns verstehen, wo uns sonst niemand versteht. Körners Urteil über die Elegien begreife ich nicht genug, weil ich ihn doch nicht genau genug kenne und er sich übermäßig lakonisch ausdrückt. Indes ist es ihm sehr eigentümlich, lange und vielleicht immer zu zweifeln. Es ist dies umso interessanter, als er gar nicht weder an gewissen Sätzen noch an gewissen Methoden hängt, da er dem Gefühle, dem bloßen Takt viel Raum verstattet, meistenteils in einem Gebiete lebt, in welchem derselbe vorzüglich herrscht und auch in einem andern das eigentliche Abstrakte, selbst den strengen metaphysischen Beweis zu fliehen scheint. Ich freue mich, ihn auf einem so guten Wege zum Arbeiten für die Horen zu sehen. Ich lege Ihnen einen Brief von ihm bei, bei dem es aber meine Absicht nicht ist, Sie in Ansehung Wolfs zu bekehren. Das Gedicht hat mir viel Freude gemacht. Es ist ordentlich schade, dass es an Sie ist. Es wäre ein hübscher Beitrag zum Almanach. Bei meinen Arbeiten steht es schlecht. Ich habe keine Zeile geschrieben. Sie wissen, wie schwer es mit mir hält. Indes liegt es nicht am Willen, und ich danke vorläufig immer für den schönen offenen Platz im 9. Stück. Nur versprechen kann ich nichts. Was ich hier noch getan habe, ist die Übersetzung von einigen 100 Versen aus einem Stück des Aristophanes. Die Stelle zog mich an, weil sie viel echten Witz hat und die Gattung mir ganz neu war. Überhaupt sitze ich jetzt tief im Aristophanes. Sie fanden auch einmal viel Geschmack an ihm. Ramlan habe ich, da ich ihn abermals nicht gefunden, geschrieben und erwarte seine Antwort. Alexander ist auf dem Wege nach Venedig. Er geht von da über Mailand nach der Schweiz. Ich habe ihn ermuntert, die Reise für die Horen zu benutzen. Wir sind alle recht wohl und genießen sehr viel die Luft. Möchten Sie doch auch heiterer sein und Ihre gute Stimmung bald wieder gewinnen. Leben Sie herzlich wohl. Tausend Grüße an Lolo. H.